zum 52. Jahrestag der Aufnahme der Arbeit des Genossen Kim Jong-il im ZK der Partei der Arbeit Koreas veröffentlichte die Zeitung Rodong Sinmun am 19. Juni einen Artikel unter dem Titel »Mit Idee und Verdiensten des großen Genossen Kim Jong-il wird die Partei der Arbeit Koreas stets den Sieg erringen«. Darin hieß es, seit dem Beginn der Arbeit des Genossen Kim Jong-il im ZK der Partei der Arbeit Koreas ist über ein halbes Jahrhundert vergangen. In dieser Zeit ist beim ideologischen, organisatorischen, führungskünstlichen Aufbau der Partei eine große Wende herbeigeführt worden. Auf dieser stolzen Route demonstrierte die Partei der Arbeit Koreas als Vorbild für die revolutionäre Partei in der souveränen Zeit ihre Macht und verwirklichte unentwegt die einheitliche Führung der Revolution und des Aufbaus. Kim Jong-il legte das ewige Fundament, mit dem man trotz allen Bewährungsproben und Schwierigkeiten die Lebensader der Partei der Arbeit Koreas standhaft fortsetzen kann und schuf die ewige Grundlage für den schnellen Sieg des Aufbaus eines starken sozialistischen Staates unter der Führung der Partei. Das ist das größte Verdienst von ihm für Epoche, Geschichte, Heimat und Volk. Die Partei der Arbeit Koreas demonstriert heute als eine unbesiegbare Partei mit Genossen Kim Jong-un an der Spitze ihre Würde vor aller Welt. Dank der unvergänglichen Idee von Kim Jong-il über Parteiaufbau und seiner Verdienste und dank der erfahrenen und bewährten Führung von Kim Jong-un ist die Sache der Partei von Kim Il-sungismus und Kim Jong-ilismus unbesiegbar.